Nach dem ersten Angriff ist ja unser Haus noch nicht getroffen gewesen. Aber die Nebenhäuser brannten und da haben wir Vorsichtsmaßnahmen getroffen und haben eben versucht, oben die Wände zu kühlen, eben zu spritzen. Ich habe da auch Brandwache gehalten, wir haben Wasser geschleppt und alles gegen Funkenflug geschützt. Da ist ja nur bald daraufhin der zweite Angriff gekommen, der in seiner Furchtbarkeit eben alles bisher Dagewesene übertroffen hat. Unser Haus ist von den, also gleich beim ersten Mal, mehrere Male getroffen worden beim zweiten Angriff. Wir haben uns alle auf den Boden geworfen in der Gasschleuse. Und da sagte nur mein Mann, es brennt, es riecht so nach Brand, ich werde mal schauen, was hier los ist. Und dann machte er zur Tür raus und da loten da schon die Flammen eben zum Keller zu. Es brannte alles der Torbogen, weil eben wenn sie viel Phosphor gegossen haben und Schwefel. Daher sind diese Flammen so groß gewesen. Da versuchten wir durch einen Notausstieg rauszukommen, der aber verschüttet gewesen ist. Und durchs andere Haus, durch den Durchbruch, war auch verschüttet. Da blieb nichts anderes übrig, als dass wir eben durch die Flammen mussten. Da half eben alles nichts. Und da sagten wir noch, also es muss sein, hier nur Kopf hoch und normal los durch. Dann mal sehen, dass wir unser Leben retten. Wir nahmen alle Decken, wie wir es ja gelernt haben, in die Badewannen unten im Waschhaus reingetaucht und haben uns diese triefenden nassen Decken umgehangen und sind nur durch diese Flammen durchgelaufen. Durch den Durchgang, und das ist ja nun die Innenstadt und ist an sich ja nicht eng gebaut, aber bei diesem furchtbaren Angriff sind die Häuser so zusammengestürzt und es war ein solches Flammenmeer, dass es einfach keine Ausfallstraße gab. Wir sind rechts gelaufen, wir sind links gelaufen. Geradeaus, hinterrücks haben wir gesucht. Nicht nur eine, mehrere haben einen Ausweg gesucht, sagen wir. Hier könnt ihr nicht durch, kommt hierher, stellt euch hier hin. Hier kommen wir um und durch diese Straßen fegte eine Feuersglut. Also Feuerwände sind das gewesen. Die waren genauso hoch, wenn nicht noch höher wie wir. Und außerdem Funken von einer Größe, das brachte nur alles mit, das ganze Zeug, was da brannte. Wir konnten uns ja gar nicht helfen, wir haben nicht gewusst. Wir haben uns nur gegenseitig immer zugerufen, kommt mit hier, hier müssen wir versuchen. Und wer nur den Mut fand, der ist nur gelaufen. Und zwar machten wir den Anfang und wir liefen eben durch diese Straße. Es stürzte alles runter auf den Stahlhelm, man sank bald in die Knie, raffte sich wieder auf. Ich ließ dabei natürlich den Wäschesack fallen, den ich mit hatte. Eine Frau hängt ja an solchen Dingen nicht. Und wieder weiter und die Decke war aber in 3 Minuten ja schon trocken gewesen, die haben wir nur schon verloren gehabt. Nun liefen wir so in unseren Mänteln, die Straßen, da war ja nur alles Phosphor, solche Pfützen und das brannte ja, das mussten wir umgehen. Dadurch mussten wir wieder enger an die Häuser ran, da war natürlich wieder Einsturzgefahr oder die Flammen loten aus den Fenstern raus. Und da haben wir immer nur gerufen, Mann, bist du hinter mir und Frau Glaser, Heini. Und so weiter. Und so sind wir eben durch diese enge Straße durchgekommen, an der Stadtbank, das direkte Zentrum am Rathaus, nicht? Da, das muss von Flammstrahlbomben getroffen sein, denn da kamen richtige Stichflammen durch die Fenster raus. Also von so einer Stärke, wenn man da wäre in der Mitte gegangen, also da wäre man vielleicht tot gewesen. Wir haben uns aber an die andere Häuserreihe rangemacht und sind so eben auf den Rathausplatz gekommen. Da sind natürlich sehr viele Menschen zusammengelaufen, weil das ja ein bisschen größerer Platz war. Und da hatte man ja angenommen, dass man vielleicht doch eher gerettet wird.